Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Die zweite Folge über Kommunikation und ehrlich gesagt musste ich erstmal in die Shownotes gucken, in die Original-Shownotes, weil der Titel, wie sprechen wir miteinander, kann irgendwie alles bedeuten und auch die Shownotes, ich verlinke sie euch hier unten mal, geben jetzt nicht so richtig drüber Aufschluss, über was wir da sprechen. Also da sind ganz viele Punkte drin. Ich bin mal gespannt, was da alles rumkommt. Mir ist nur aufgefallen, es geht unter anderem um Tone Policing scheinbar, weil ich einen Artikel verlinkt habe und da bin ich echt gespannt drauf, denn ich glaube, dazu hatte ich damals eine andere Meinung als jetzt. Aber werden wir ja gleich sehen. Lasst uns mal reinhören. Weil wenn eine Person die Bedürfnisse nicht äußert, dann kann es ja auch keinen Konsens geben irgendwie. Genau, da kann man so viel kommunizieren, wie man will. Genau. Da gibt es eigentlich dann keinen Konsens. Also da ist es wichtig, irgendwie, dass alle ihre Widerstände äußern. Mhm. Und auch du in der Situation hast du ja dann auch gesagt, okay, ich achte irgendwie gerade selbst gar nicht mehr so auf mich, ja, weil ich immer nur auf euch beide höre oder in dem speziellen Fall auf mich. Ja, genau. Ja. Hier geht es um das Thema, wann Jeannie bei mir schläft und wann bei Marcel, wenn Marcel bei uns in der WG war. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel über das Thema kommuniziert, aber irgendwie hat das die Situation trotzdem nicht besser gemacht. Also was ich da rausnehme, ist, dass Kommunikation nötig ist, um Probleme zu lösen, aber eben nicht hinreichend. Also nur weil man über Dinge kommuniziert, heißt es nicht, dass man Probleme löst. Probleme können bestehen, obwohl man kommuniziert. Und das, was Jeannie da sagt, dass sie ihre Bedürfnisse irgendwann gar nicht mehr gesehen und geäußert hat, das habe ich auch gesehen dann, das haben wir auch besprochen, aber das Problem war so ein bisschen, dass ich weiß nicht, wie da die Mischung war, ob sie mir es vorgeworfen habe oder ob ich es mir selbst zum Vorwurf gemacht habe. Im Prinzip ist das aber wieder so ein bisschen auf mich zurückgefallen. Also ich persönlich konnte jetzt nichts dafür, dass Jeannie ihre Bedürfnisse selber nicht wahrgenommen hat oder nicht geäußert hat. Ich habe ja nicht gesagt, deine Bedürfnisse sind jetzt egal, sondern sie hat sich ja in dem Fall selbst zurückgehalten damit. Und ich glaube, das ist auch was, worauf man sehr achten sollte, wenn man in Zweier- oder Dreier-Konstellationen miteinander kommuniziert, dass eine Person vielleicht dann gar nicht mehr ihre Bedürfnisse äußert. Also einfach auch mal nachfragen, so wie stehst du eigentlich dazu? Also wie ist eigentlich deine Meinung, ist meistens sinnvoll. Und da rutscht man echt schnell rein, muss man ehrlich sagen. Also, weil ich möchte ja auch nicht, dass es irgendjemandem schlecht geht. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, in der Zeit, in der wir diese Folge aufgenommen haben, ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und das war eins der Themen, auch so das bestimmende Thema. Und davon kommt so in der Folge, kommt so überhaupt nichts durch. Ich habe das Gefühl, ich habe hier in dem Podcast, aber auch teilweise gegenüber Freundinnen und Freunden mich schon so abgekapselt von meiner Persönlichkeit. Also ich lasse das gar nicht mehr zu, mich so zu fühlen, obwohl es innerlich in mir schon sehr brodelt. Das tut gerade ein bisschen weh, das anzuhören, ehrlich gesagt. Ob man dann alles mitteilt, wie dieser ganze Weg dazu ist und alles, was man sonst noch fühlt oder nur das, was man so als Ergebnis betrachtet, ist dann eine Frage der eigenen Präferenz. Ja, und auch der Präferenz der Partnerin, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manche vielleicht auch sehr stresst, wenn mir den ganzen Tag Dinge mitgeteilt werden, die vielleicht noch gar nicht bis zum Ende gedacht sind und mich total verwirren. Wie, weiß ich nicht. Ich habe heute das Bedürfnis, bei dir zu schlafen. 5 Minuten später, ach nee, ich glaube, es ist trotzdem okay, wenn du woanders schläfst. Mhm. Ach, jetzt habe ich doch vielleicht wieder Widerstände. So. Mhm. Und ich glaube, es könnte viele echt sehr stark beanspruchen, gedanklich und von den eigenen Bedürfnissen wegbringen, wenn man immer so unterschiedliches Feedback bekommt. Mhm. Ja. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, war dieses Beispiel nicht aus der Luft gegriffen. Also Jeannie kritisiert mich da ganz offen. Ich habe ja gesagt, mir ging es ziemlich schlecht und das, wer schläft wann bei wem, war so ein Thema. Und meine Launen oder meine Haltungen dazu haben sich auch über den Tag immer mal wieder verändert. Und ich hatte das Bedürfnis, dass mitteilen zu wollen. Aber in dem Fall wollte es Genie nicht mitgeteilt haben. Also es ist jetzt keine Kritik, sondern es ist einfach ganz neutral. So war die Situation bei uns. Und auf der einen Seite, also ich habe es dann natürlich nicht gemacht, auch auf Dauer, weil Genie es nicht wollte. Und auf der einen Seite fand ich es natürlich schade, weil ich hätte sie natürlich gerne daran teilhaben lassen wollen, an dem, was in meinem Kopf vorgeht. Aber auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen, wie es manchmal überfordernd sein kann. Vor allem, wenn sich die Gedanken auf einen selbst beziehen. Also da gibt es nicht wirklich eine Lösung für. Auch zu kommunizieren, habe ich gerade schon gesagt, wenn es gerade noch nicht so richtig krass ist, weil je mehr man übt, über Kleinigkeiten zu kommunizieren, zu diskutieren und Dinge auszumachen miteinander, desto einfacher wird es, wenn man irgendwann mal ein richtiges Problem hat, was einen vielleicht wirklich emotional sehr mitnimmt, weil dann hat man einfach schon ein bisschen Training und kennt die andere Person, weiß, wie die andere Person kommuniziert, was sie vielleicht braucht, kennt die eigenen Grenzen und dann wird es einfach leichter. Ja, vor allem bereitet es auch auf Situationen vor, in denen ich zum Beispiel, wenn ich gerade eine Beziehung geöffnet habe, tatsächlich mal date oder mit einer anderen Person schlafe oder so, wenn ich vorher quasi schon darüber rede, was das mit uns machen würde, zum Beispiel, weil dann kann man sich schon mal an diese Kommunikation heranwagen, dann kommt nicht alles auf einmal. Genau, quasi. Ja. Das ist eine sehr kluge Aussage von uns beiden und ich lasse die einfach mal so stehen. Oder danke, dass du nicht sofort in Verteidigungshaltung gehst. Genau, das ist total wichtig, auch da positives Feedback zuzulassen und die andere Person darauf hinweisen zu können, wenn das einem selbst unangenehm ist. Ja. Aber da ist die Abgrenzung zu so Tone Policing relativ schmal. Ja, total. Zu sagen, okay, ich rede nicht mit dir, weil du dich aufregst, ist dann wieder was anderes. Weil vielleicht kann der Grund ja total gerechtfertigt sein und es ist ein Thema, das dich einfach sehr berührt. Und wenn ich dann immer sage, okay, ich rede erst mit dir, wenn du runtergekommen bist, ist dann auch unfair. Das ist unfair. Ich kann aber immer sagen, so pass auf, mir ist es gerade unangenehm, dass du so laut wirst. Da ist es das Tone Policing und ich habe ja schon gesagt, ich habe dazu jetzt ein bisschen eine differenziertere Meinung als vorher. Denn von was ich da rede, ist nicht Tone Policing. Wenn ich sage, ich möchte nicht mit dir reden, wenn du mich anschreist, dann ist das kein Tone Policing. Aus zweierlei Gründen. Tone Policing ist erstens mal eine Machtstruktur. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich als privilegierter weißer Mensch mit nicht weißen Menschen rede und die beschweren sich bei mir dadurch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Doofes gemacht habe ich sage so, reg dich erstmal ab, dann kann das Tone Policing sein. Und das Zweite ist, Tone Policing inkludiert auch immer, dass der Inhalt der Debatte verschoben wird. Und zwar vor allem auf das Wie der Auseinandersetzung und weg vom Inhalt. Das sind diese zwei Punkte, die Tone Policing definieren. Und deswegen ist es in einer gleichberechtigten Beziehung, wenn ich sage, ich rede nicht mit dir, wenn du mich anschreist, ist es kein Tone Policing, sondern es ist das Ziehen von Grenzen. Ja. Ich meine, wir hatten zweimal oder so ähnliche Situationen. Einmal, wo ich richtig sauer war, ohne Grund, also schon mit Grund. Ich hatte einen Grund, warum ich sauer war. Da ging es darum, dass du jemanden bei OkCupid kennengelernt hast und der Person was erzählt hast, was ich für sehr privat gehalten habe. Genau. Und gedacht habe, okay, was zur Hölle? Das sollte dir doch wohl klar sein, dass man sowas nicht jemand erzählt, den man nicht kennt. Genau. So. Vielleicht kurz zur Erklärung. Das war eine Person, die ich nicht gerade erst kennengelernt habe, sondern mit der ich schon sehr viel geschrieben habe und über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal getroffen. Also es war keine komplett neue, random Person. Und die Situation, um die es da ging, war die, wo das Problem mit dem, wer schläft wo, wieder aufgetaucht ist und ich gesagt habe, mir geht's sehr schlecht. Und Genie dann doch bei Marcel geschlafen hat, das hatte ich ja schon mal erzählt. Und Genie hielt das für selbstverständlich, dass ich diese Situation, die in dem Fall erst sehr kurz, es war 2 oder 3 Wochen danach und mich hat es sehr, sehr belastet und ist sehr im Kopf rumgegangen und ich und diese neue Person auf OkCupid sind eben auf dieses Thema gekommen und ich habe von der Situation erzählt, eben weil sie mich beschäftigt und Genie fand das überhaupt nicht gut, dass ich das erzählt habe, weil sie meinte, das lasse sie in total schlechtem Licht dastehen, aber das sagt ja auch wieder was aus, so was sie denkt, dass ich alles für Details weglasse, wie sie dann im schlechtem Licht dastehen würde. So, und dann habe ich, gut, wir haben dann gestritten, ich wurde laut. Wir hatten keine Absprache darüber. Nein, wir hatten keine Absprache darüber, aber für mich war das so selbstverständlich, dass man, wenn man Menschen nicht kennt, irgendwie so private Dinge einfach nicht erzählt. Ich frage mich gerade, ob das ein Mangel an Empathie ist, weil ich bin jemand, ich bin ziemlich offen auch gegenüber Menschen, die ich erst sehr, sehr kurz kenne. Und ich erzähle viel von meinem Leben und auch von meinem Innersten. Deswegen erzähle ich auch so viel von meinem Innersten in einem Podcast. Und Jeannie eigentlich ja auch, als wir diesen Podcast gemacht haben. Und ich habe wahrscheinlich das nicht gerafft oder ich habe es nicht verstanden und verstehe es ehrlich gesagt jetzt gerade auch nicht, dass es okay war oder okay wäre, oder okay war, im Podcast über private Dinge zu sprechen, aber nicht mit Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat. Also vielleicht war das auch so ein Kommunikationsproblem / Empathieproblem. Ich glaube, was auch immer total gut ist, wenn wir nochmal so generell über Kommunikation sprechen, ist, dass man von vornherein erstmal annimmt, dass Menschen, die einen lieben und mit denen in Beziehung steht, einem wohlwollend gegenüberstehen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel dazu. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, wenn sie mehrere PartnerInnen haben oder der Partner mehrere PartnerInnen haben, dass ihnen irgendwas verheimlicht wird. Und ich glaube, so der Schlüssel raus aus dieser unbegründeten Angst vielleicht ist einfach erstmal anzunehmen, dass Menschen, die mich lieben, mir nichts Schlechtes wollen. Die wollen mich nicht betrügen, die wollen mich nicht belügen, die wollen mir nichts verheimlichen, die wollen eigentlich mir was Gutes. Das ist eigentlich eine total schöne Grundannahme und ich würde es sehr, sehr gerne so stehen lassen, aber es ist nicht immer so einfach, denn es gibt eine Menge Leute, die haben entweder Kindheitstraumata oder psychische Erkrankungen oder irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass selbst Leuten, denen sie 110%ig vertrauen, dass selbst die sie betrügen können. Und warum genau sollte es dann bei dem jetzigen Partner anders sein? Selbst wenn wir uns noch so lange kennen, selbst wenn wir noch so lange uns in einer Beziehung befinden, in einer nicht monogamen Beziehung befinden, bleibt da doch immer diese Restangst und dieses Restrisiko auch. Und vielleicht auch dieser Restzweifel, dass ich sage so, okay, wolltest du mich jetzt wirklich nicht verletzen? Und ich glaube es dir zu 99,9%, aber eben nicht zu 100. Ich glaube, es ist eine schöne Vorstellung und man sollte daraufhin hinarbeiten, aber man sollte nicht erwarten, diese völlige Ausräumung von Zweifeln jemals zu erreichen. Also es ist nicht als Angriff zu sehen, wenn man was zweimal oder dreimal fragt. Genau, oder wenn man über etwas noch zwei oder dreimal nochmal sprechen möchte. Also Das kenne ich auch aus alten Beziehungen irgendwie, dass ich Dinge einfach nochmal besprechen wollte. Nicht, weil die Person was nochmal falsch gemacht hat oder ich der anderen Person nicht glaube. Hat Jeannie nicht vorhin erst gesagt, dass sie genervt war davon, wie oft ich das Thema angesprochen habe, wer wo schläft? Also ich kann mir vorstellen, dass man wirklich genervt ist, wenn es irgendwie 100-mal am Tag kommt und es kein anderes Thema gibt, aber so war das nicht. Also ich habe das schon häufig angesprochen und es war ein großes Thema zwischen uns, aber hier sagt sie ja gerade, dass sie das wirklich das schätzt, wenn man über Dinge mehrfach spricht, weil die Haltung zu einem bestimmten Problem oder auch Gefühle können sich ja relativ schnell auch verändern. Ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, in Beziehungen Dinge häufiger anzusprechen und dafür eben nicht verurteilt zu werden. Also auch nicht zu sagen so, boah, jetzt kommt er schon wieder mit diesem Thema, sondern wenn man dann wirklich genervt ist, zu sagen so, hey, wollen wir da mal gucken, dass wir eine andere Kommunikationsstrategie finden, dass wir vielleicht uns spezifische Zeiten setzen, wo wir über dieses Thema sprechen, weil ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht weiter. Im Idealfall ist es ja so, dass ein Thema, nachdem man darüber kommuniziert hat und vielleicht auch ein zweites, drittes, viertes Mal irgendwann abgeschlossen ist, aber bei dem Beispiel mit wer schläft wo, war es eben nicht abgeschlossen. Und solche Themen gibt es in Beziehungen, die einfach nie so richtig abgeschlossen sind, immer wieder aufploppen. Und gerade dann ist es wichtig, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Ich glaube, wir haben bei uns ja den Konsens, bei dir, Marcel und mir, dass wir sagen, alles, was wir uns erzählen oder was wir machen, dürfen wir den anderen Personen erzählen. Außer irgendjemand sagt, erzähl das bitte nicht. Ja, genau. Weil damit fühle ich mich vielleicht nicht gut oder das ist mir zu privat oder zu persönlich. Das gilt übrigens nicht nur für Beziehungen oder Partnerschaften, Polyamoren-Partnerschaften, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen mache ich das eigentlich immer so, dass ich sage, okay, also du kannst mir explizit natürlich Dinge anvertrauen, kannst sagen so, ey, das bleibt unter uns oder so, das ist irgendwie ein Thema zwischen dir und mir oder das ist mir unangenehm, wenn das andere Leute erfahren. Das sind alles Indikatoren dafür, dass ich das nicht weitererzähle. Aber normalerweise ist es nicht so, dass ich bei irgendwas davon ausgehe, dass es nicht okay wäre, wenn ich das weitererzähle. Also wenn ich zum Beispiel mit FreundInnen, also mit Dritten darüber spreche und das als Beispiel nehme oder wenn mich das Thema vielleicht selbst belastet, dann sage so, mich und eine andere Person belastet dieses Thema oder vielleicht ist sogar ein Konflikt zwischen uns, der mit irgendwas zu tun hat und ich erzähle das einer dritten Person. Also im Endeffekt ist es für mich immer das Beste, Dinge erzählen zu können, außer es wird explizit darum gebeten, sie nicht zu erzählen. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich immer ziemlich gut gefahren. Also ja, da fühle ich mich immer so gehemmt, dann weiß ich gar nicht mehr, was darf ich jetzt überhaupt noch wem erzählen. Stell mal vor, wir hätten alle noch 5 PartnerInnen mehr irgendwie. Wie soll das denn funktionieren? Da brauchst du ja irgendwelche Tagebücher, wo du aufschreibst, wem du jetzt was nicht erzählen darfst und was schon. Ja, ne? Ja. Also die Vorstellung von 5 PartnerInnen mehr löst bei mir dezente Panik aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie noch eine Partnerin mehr zu haben. Wie soll das zeitlich irgendwie alles unter einen Hut gehen? Also ich glaube, wir waren da sehr idealistisch. Und wir haben jetzt vielleicht noch so eine, vielleicht 2 Folgen vor uns und wollen in der nächsten Folge nochmal über Dating sprechen. Witzig, dass wir selbst am Ende dieser 2. Folge noch nicht wissen, wie viele Folgen wir insgesamt über Kommunikation machen wollen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir das vorher aufgeteilt hatten, aber schauen wir ja nicht. Und über Streiten und Streitkultur. Genau, das wird auch nochmal ein großer Block. Nein, das wird nämlich gar kein Block. Die Folge über Streitkultur ist nie erschienen, der wir uns nie zu durchringen können. Vielleicht ist das auch besser so. Die nächste Folge geht über Dating, Kommunikation beim Dating. Und die übernächste Folge Kommunikation zum Thema Sex. Über beides haben wir ja in dieser und der letzten Folge schon gesprochen. Also bin ich gespannt, was da noch kommt. Aber werden wir sehen. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.